Hallo Leute, guten Morgen. Das ist mal, ich wollte sprechen der jenige Situation, was in den Medien passiert. Wer dahinter steht, denkt, oder dass die Menschen nicht verstehen, oder das sind so doof. Und dann tritt keine die Falle auf. In den letzten Tagen, ich habe Audioaufnahmen in Bezug auf einige Politiker und einige Medien nicht die Fähigkeit, eine Kulturwort zu formulieren. Bei Diskussionen eine halbwertige formulieren. Bei Diskussionen eine halbwertige Rede formulieren. Und in den letzten Tagen hatte ich die Absicht, für den Senat meiner Lande zu kämpfen. Und ich bin nicht Teil und Richter. Hören Sie sich einfach einige Inhalte an. Dankeschön.